Der Heilige Geist ist stadtklar. Ich bin stadtklar. Bist du auch stadtklar? Ja. Ja. Fühl dich zwischendurch immer mal mit seiner Gegenwart. Ja, nur weil man predigt, heißt das nicht, dass du nicht aufnehmen darfst. Ja, der Heilige Geist ist stark da heute Abend. Genau, ich werde euch heute über den Heiligen Geist lehren, weiter. Amen. Das ist ein tolles Thema, der Heilige Geist, eine oder überhaupt die Lehre vom Heiligen Geist. Und wenn man so in die Kirchengeschichte zurückgeht, ja, für die Urgemeinde oder für die ersten Christen war die Lehre vom Heiligen Geist eigentlich immer präsent. Ja, sie sind da drin gewandelt und da drin gegangen. Ja, der Heilige Geist, wenn du die Apostelgeschichte liest, der Heilige Geist hat alle Beteiligten geführt, ja, oder zumindest versucht zu führen, ja, soweit sie sich führen ließen, ja. Er hat die Kirche gegründet im Kommen des Heiligen Geistes. Er hat die Gemeinde gesetzt. Er hat den Leib Christi gesetzt, ja. Der Heilige Geist ist gekommen an Pfingsten und hat die Kirche gesetzt, ja. Und über die Jahre, du kannst es nachvollziehen, je mehr Leute oder Menschenverstand reinkam, umso mehr wurde der Heilige Geist rausgeschoben aus der Kirche, aus der Gemeinde Gottes. Ja. Nicht umsonst sagt man das dunkle Mittelalter, ja, weil ja, der Heilige Geist wurde nicht mehr gelehrt, der durfte in der Kirche nicht mehr mitbestimmen, seine eigentliche Aufgabe nicht mehr wahrnehmen, uns aufzubauen, ja, sondern das haben die Priester übernommen, ja, stellvertretend, die Maria hat es übernommen, ja, also diese ganzen Lehren, die reinkamen, ja, haben entweder die Position des Sohnes angegriffen, also Jesus, ja, also es ging eigentlich immer um die Dreieinigkeit oder eben den Heiligen Geist, und durch diese Irrlehren, sage ich jetzt mal, ist die Kirche schwächer geworden. Das Licht ging immer mehr raus, ja, und ist rausgegangen, und es hat sich eigentlich erst so richtig geändert durch die Reformation, als die Lehre von der Gerechtigkeit aus Glauben wiederentdeckt wurde. Ja, die war ja früher da, jetzt die ersten Christen haben das gewusst, die Gerechtigkeit aus Glaube, aber die ist verloren gegangen. Ja. Und dann kam auch immer mehr diese Lehre über den Heiligen Geist wieder, dass der Heilige Geist einfach wichtig ist. Ja. Du hast es heute gesehen, und vielen Kirchen wird es gut tun, einfach sich fallen zu lassen, und vielen Gemeinden wird es gut von sich fallen zu lassen in die Führung des Heiligen Geistes, ja, und es ist aber behaftet mit Ängsten, ja, oder mit falschen Vorstellungen, ja, oder mit Manifestationen, die vielleicht auch nicht immer der Heilige Geist sind, wo einfach auch großer Wert drauf gelegt wird auf bestimmte Manifestationen oder wie auch immer, was auch immer da reinkam, es kam Angst hinein, und man hat eigentlich den Heiligen Geist rausgedrängt aus der Kirche, und die Kirche ist einfach, ja, gestorben, kann man sagen, oder einfach das Licht ging aus, ja, und deswegen ist es gut, wir sollten Bescheid wissen, wer der Heilige Geist ist, ja, dass er eine Person ist, ja, und wir sollten sicher sein, ja, wir sollten sicher sein, wenn du die Apostelgeschichte liest oder wenn du auch viele der Briefe liest, das Hauptproblem waren damals schon, genauso wie auch heute, Irrlehren. Einfach Irrlehren, die in die Gemeinde gekommen sind, die Gemeinde beschnitten haben, die einfach nicht Gott waren, die einfach reingekommen sind durch irgendwelches Gedankengut, was auch immer. Ja. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes, er hat, oder ich fange nochmal anders an, die einzige, sage ich mal, sichere Autorität, die wir als Christen haben, ja, ist das Wort Gottes, ja. Das Wort Gottes, an dem scheiden sich die Geister, sage ich jetzt mal so, aber das Wort Gottes ist unsere Autorität, unser Maßstab, unsere Sicherheit auch zu klären, was ist richtig, was ist falsch, ja. Und es gibt eine Tendenz, also schon immer unter den Christen, ja, ich bastel mir meine Lehre selber, ja. Ich nehme das aus dem Wort Gottes, was mir passt, was mir gefällt, ja, oder was ich auch verstehe und aufgenommen habe. Und das andere, was ich nicht verstehe, was ich nicht aufgenommen habe, was ich nicht nachvollziehen kann, schiebe ich raus. Das passt nicht in meine Lehre hinein. Und das macht uns schwach, ja. Auch die wechselhaften oder die Gewichtungen des Wortes, ja. Also wenn du das siehst, viele Sekten haben irgendein Bibelvers über eine Stelle oder wie du auch gesagt hast vorhin über die Propheten einfach mehr gewichtet als es einfach richtig ist, ja, oder die katholische Kirche, die Maria, ja, schon diese Gewichtung, ja, da kam halt irgendwas, weiß ich, ein Gedanke von Mutterliebe rein oder wie auch immer, ja, und plötzlich war es die Mutter Gottes. Natürlich ist Maria die Mutter von Jesus, aber er ist Gott, ja, Jesus ist Gott, er ist Gottes Sohn, ja, da kam eine Schieflage rein, eine falsche Gewichtung einfach, ja, und bei ganz vielen Sekten oder Abzweigungen, ja, ist es immer so, die Gewichtung, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und der Heilige Geist, er hat das Wort inspiriert, er hat das Wort gegeben. Das findest du an vielen Stellen. Ja. Es heißt, er benutzte Menschen, um das Wort einfach zu verkünden. Ja. Ich habe da ein paar Bibelstellen. Ja. Genau, in 2. Petrus zum Beispiel. 2. Petrus 1, Vers 20, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten die Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Ja, also der Heilige Geist hat Menschen benutzt, ja, das Wort zu schreiben und hat sie getrieben, ja, das kann man nachvollziehen und an vielen Stellen sehen, ja, dieses Wort getrieben, Phero im Altgriechischen, ja, es ist interessant, Pheromone, dieses Wort ist ein Wort aus Phero, dem Altgriechischen, ein Hormon, ja, und Pheromone, was machen Pheromone? Sie tauschen Informationen aus zwischen Individuen, zwischen Personen. Ne? Also wenn Pheromone in der Luft liegen, werden Informationen ausgetauscht. Und beim Heiligen Geist ist es ganz ähnlich. Er tauscht sich aus. Er gibt uns Weissagung von Gott. Und du kannst es gar nicht so richtig beschreiben. Dieses innere Zeugnis ist das, was eigentlich aufsteht. Ja, was die Offenbarung des Heiligen Geistes ist. Was du plötzlich weißt. Und da kann dich keiner draus bringen. Weißt du, als Luther das entdeckt hat, dass die Rechtfertigung allein durch Glauben geschieht, konnte ihn das kein Geist mehr ausreden. Es war einfach Gesetz in ihm, ja. Und so war es auch Gesetz in der Kirche, ja. Es war plötzlich da, diese Offenbarung, die über Jahrhunderte verloren gegangen war. Was hat man alles sich ausgedacht? Ablasshandel, ja. Stellvertretend, ja. Sich taufen lassen für Leute, die gestorben sind. Und lauter solche Sachen, ja. Einfach Schieflagen, die gekommen sind, weil Wahrheiten aus der Bibel einfach weggewischt worden, ja. Und der Heilige Geist orientiert sich immer an dem Wort Gottes. Er wird nie gegen das Wort Gottes gehen oder was anderes sagen als das Wort Gottes. Und es ist tatsächlich ein Problem, wenn Menschen sagen, der Heilige Geist hat mir so und so gesagt und du kannst es im Wort nicht entdecken. Es gibt mehrere Stellen, die dir einfach das Gegenteil sagen, ja. Aber du bist quasi mundtot gemacht, dieser Satz, der Heilige Geist hat mir gesagt, der enthebt dich jeder Äußerung. Was willst du da noch sagen, ja? Was auch immer der Heilige Geist zu Leuten sagt, oder ihr Heiliger Geist, oder ihr Geist, oder man muss sagen, ihre Seele oder ihr Fleisch, zu ihnen spricht. Deswegen muss man sicher sein, dass wir wirklich fest im Wort gegründet sind, ja, und wirklich auch die Nuancen, sage ich mal, des Heiligen Geistes wahrnehmen. Das ist so fein manchmal, ja, wie der Heilige Geist die Gewichtigung auch legt. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, Jesaja 53, ja, diese Zeitform, in dem Vers 5 ist es, glaube ich, durch die Striemen Jesus sind wir geheilt, ja. Ja, das ist eine Sache, die schmecken manchen Leuten einfach nicht, ja. Wir werden geheilt, ja. Und da kommt diese Abwandlung rein. Wir werden das irgendwie erreichen, aber der Fakt ist, durch Jesu Wunden ist es bereits passiert, egal was du siehst, ja, und das ist eine wichtige Wahrheit, ja, und da ist eine Gewichtung vom Heiligen Geist drauf, ja, anders als zum Beispiel auf dem Wort, und er ging und er hängt sich, ja, was unser Pastor so gerne nimmt, ja, also da ist eine andere Gewichtung drauf, ja, da ist eine Gewichtung drauf, der Heilige Geist liegt da Wert drauf, ja. Auf der richtigen Gewichtung des Wortes einfach, ja. Und zum Beispiel auch im Johannes 16, ja, das ist so faszinierend, wenn du das liest, ja. Der Pastor hat mir heute schon alle Bibelstellen weggenommen, das ist ja immer das Problem. Ja, doch ich sage euch die Wahrheit, ab Vers 7 lese ich mal. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, ja, das ist ein Artikel, der eine Person beschreibt, ne? Der Beistand, ja, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn, ja, eine Person, also ihn, eine Person, ja, zweimal schon. Und wenn er gekommen ist, dreimal Hinweise auf eine Person, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wenn aber jener wieder ein Hinweis auf eine Person, und zwar maskulin, ja, maskulin, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen, euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Ja, das heißt, hier haben wir mit einer, also Jesus selber sagt, der Heilige Geist ist eine Person, ja. Ja, das sind, glaube ich, 11, 12 Mal gewesen, dass er sagt oder ihn oder jener, ja. Ja, es ist eine Person. Und manchmal ist es so, wenn wir von einer, es gibt ja so viele Bilder auf den Heiligen Geist, er ist eine Kraft, sagt das Wort, ja, oder auch Symbolik, ja, Feuer, ja, Wasser, ja, und was gibt es noch? Die Taube, ja, die auf Jesus kam, ja, in Form einer Taube, ja, und das bringt einen manchmal so dazu, manche Leute meinen, dass der Heilige Geist was eine Sache ist, ja, wie eine Kraft oder wie eine Energie, wie etwas Sächliches, ja, aber er ist eine Person, er ist die dritte Person der Gottheit, und er hat auch einen Verstand, ja, und er hat da einen Willen. Der Heilige Geist will etwas tun, ja, das sagen mehrere Bibelstellen, ja, und das ist wichtig, das zu verstehen, ja, dass er eine Person ist, mit dem wir es zu tun haben, weil er ist ausgegossen, ja, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, ja, er gibt Liebe, er gibt die Freude, ja, die Freude kommt durch den Heiligen Geist, ja, wenn du in Galater guckst, ja, die ganzen Früchte des Heiligen Geistes, ja, die will er ja tun, und die ist er ja selbst, ja, die ist er ja selbst, er ist ja Liebe, er ist ja Freude, er ist ja Glaube, Treue, er ist Freundlichkeit, ja, er ist Disziplin, er ist auch diese Geduld, ja, wenn du mal nicht so geduldig bist beim Autofahren, ist immer gutes Beispiel, ja. Ja, aber der Heilige Geist will das Autofahren auch übernehmen, ja. Er will das einfach übernehmen. Ich sage jetzt nicht, dass du jetzt so voll sein musst wie vorhin heute Abend, als der Pastor Georg ausgeteilt hat, ja. Es ist schwierig, dein Auto zu fahren, ja. Es ist wirklich schwierig, ja. Du kannst Glauben haben, dass du heil ankommst, aber besser ist, du schläfst deinen Rausch aus, na ja. Aber es ist tatsächlich so, du kannst geladen sein und du bist ja auch Herr über dein Fleisch, die ganzen Sachen, die da auch sich in dir manifestieren. Du hast die Autorität darüber, ja. Du kannst auch wieder mit einem Schlag nüchtern werden, ne? Das geht. Also du bist ja Herr deines Körpers, ja, sollte es zumindest sein, ja. Der Heilige Geist führt dich, ja. Er führt dich in alle Autorität hinein, ja. Und er macht das, ja. Er macht das, ja. Wichtig ist mir, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist das Wort inspiriert hat, ja. Ja, da komme ich nochmal drauf zurück. Da war ich noch nicht ganz fertig mit, ja, der Heilige Geist, da gibt es schöne Stellen, zum Beispiel, ja, in 2. Samuel 23, was macht er jetzt, 23, Vers 1 und 2, und dies sind die letzten Worte Davids, Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten, des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels, also der Schreiber der Psalmen, zum Großteil sind die Psalmen ja von ihm. Er sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge, ja, ja. David hat das damals schon erkannt, ja. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, ja. Und sein Wort, das Wort des Heiligen Geistes war auf meiner Zunge, ja. Das ist gewaltig, ne. Das ist gewaltig. Ja. Matthäus, also Jesus sagt zu den Pharisäern, in Matthäus 22, Vers 43, was sagt er denn? Oder ich fange vorher an. Vers 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte: Was haltet ihr denn von dem Christus? Ja? Wessen Sohn ist er? Fragt Jesus. Sie sagten zu ihm: Davids Sohn. Und dann überführte sie: Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn dann im Geist her, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Ja, er spricht einfach in seinem Wort. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Ja, der Geist des Herrn war auf Jesus, ja, und hat durch ihn geredet. Lukas 1, Vers 67, ja, das ist auch eine tolle Stelle. Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte, ja, ja. Ihr wisst die Geschichte noch, Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, ja. Sie konnten auch nicht schwanger werden und dann, er hat den Dienst im Tempel getan und dann erschien ihm der Engel Gabriel, was glaube ich, und sagte, du wirst einen Sohn bekommen, ja, und Johannes soll sein Name sein. Und ja, und das war schwierig und Zacharias fragte nach, wie soll mir denn das werden, ja, wie soll mir denn das werden? Und Gabriel sagte, weil du zweifelst, ja, bist du jetzt stumm, ne? Weiß nicht genau den Wortlaut, ne? Aber dann kommt es zum achten Tag, damals die Geburt kam, der Sohn kam, die Elisabeth wurde schwanger natürlich, ja, und sie gebar Johannes den Täufer, ja, und dann war die Frage, wie soll er heißen? Ja, der Zacharias war quasi entmündigt, ja, und Elisabeth sagte, Johannes ist sein Name, ja, aber sie sagt nach der Tradition der Juden, niemand heißt in deiner Verwandtschaft Johannes, ja, wir können ihn doch nicht Johannes nennen, dann fragten sie Zacharias, Zacharias und er schrieb, Johannes ist sein Name, auf ein Täfelchen hat das geschrieben, ja. Und dann konnte er wieder reden. Er war vom Heiligen Geist, heißt es, erfüllt. Er war erfüllt. Und das ist ein tolles Wort, was hier steht. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Und so weiter, ja. Er lobpreiste Gott. Aber worauf ich hinaus will, ist, er war erfüllt. Im Griechischen heißt das Wort erfüllt, ja, vom Geist erfüllt. Also erfüllt heißt Pimplemi. Pimplemi, sag mal zu deinen Nachbarn. Pimplemi heißt das. Und das bedeutet auch Pimplemi, das ist ein tolles Wort, das bedeutet voll machen. Es bedeutet einfach voll machen, ja, füllen, ja. Ja. Da gibt es noch eine Variation, das heißt Empiplemi, sagt das auch mal. Ja, wir lernen noch alle Altgriechisch und das heißt satt machen, ja. Voll machen und satt machen, ja. Der Heilige Geist, wenn du heute Abend dich gefüllt hast, dann warst du, also jedenfalls ich, voll, ja, voll. Und das ist gut. Also wir brauchen immer Pimplemi, ja. Wenn du morgens aufstehst, ja, aufstehst und sagst und fühlst dich lätschig und keine Ahnung, Zähne noch nicht geputzt oder was auch immer. Das Erste, was du sagen solltest, ich brauche jetzt Pimplemi, ja. Ich brauche diese Füllung vom Heiligen Geist, ja. Bevor ich noch irgendeinen Fuß aus der Bettdecke herausschiebe, brauche ich Pimplemi. Das ist wirklich leicht zu merken, ja. Pimplemi, ja, diese Füllung von oben. Und das ist das, was der Geist einfach tun will. Weißt du, wie kannst du Kirche bauen, Gemeinde bauen, eine Gemeinde führen ohne Pimplemi? Das geht eigentlich gar nicht. Ja? Das geht eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, da kommen so viele Sachen kommen auf dich zu, ja, Seelsorgegespräche, ja, wenn du so einen pastoralen Dienst hast, ja, oder, ja, Leute rufen immer mit demselben an, ja, wie in der Beratung, du hörst immer dasselbe, ja, und da brauchst du Pimplemi, du brauchst zwangsläufig, ja, oder wie willst du eine Kirche leiten, wie die evangelische Kirche, ja, oder die katholische Kirche, ja, die eigentlich immer wieder in ihren Synoden und wie das alles heißt, beschließen, wie sie sich als nächstes der Welt angleichen, ja, da braucht es einfach Pimplemi, ja, da braucht Pimple, diese Erfüllung, weißt du, Zacharias hat den Dienst im Tempel gemacht und er wusste, was eine Füllung war, ja, er wusste, wie man abgefüllt ist, ja. Und als der Heilige Geist auf ihm war, dann war das alles klar. Der heißt Johannes, dann wird alles klar. Dein Körper ist vielleicht nicht mehr so ganz klar. Manchmal siehst du auch verschwommener, weißt du, diese fünf Sinne fangen manchmal an nachzulassen oder zu spinnen einfach, ne, wenn du diese Füllung hast. Aber in deinem Geist wird alles korrekt und klar und überdeutlich, ja. Manchmal muss es Gott einfach machen im Traum, im Schlaf, ja, dass du, weil dein Körper dann, also Gott kann da mit dir machen, ja, was er will, ja, er kann da Sachen, also so erlebe ich es immer, er kann dann Sachen in dich reinpusten, die dein Verstand tagsüber gar nicht zulassen würde, weil du so verkopft bist, ja. Oder wenn du dir überlegst, ja, so eine Universität, ja, des Geistes wie in Tübingen, ja, wenn dann diese Professoren, die in ihrer Würde daherschreiten, ja, von Pimplemi ergriffen werden, ja. Ja? Ja? Dann wird Theologie studieren eine ganz, ganz tolle Sache. Ja? Ja? Das Problem ist, wenn du nur das Wort liest, ja, ohne Pimplemi, wird das Wort dich töten. Weißt du, ich habe so viele Nachschlagewerke auf dem Computer von allen möglichen Professoren und Auslegern von dem Wort, ja, und manches kannst du gar nicht lange lesen, weil es dört deine Seele aus, ja, es macht dich sowas, ich sag jetzt mal, ich sag's nicht, also so trocken, ja, dass es, wenn dich einer berührt, es knistert richtig, ne, wie so ein Kneckebrot oder wie so ein, wie so ein Matzen. Ne? Wenn du, ich weiß ja nicht, beim Daniel Fasten haben wir viel diese Matzen gegessen. Ne? Wenn du da irgendwas draufstreichen willst, das zerkrümmelt ja gerade. Ne? Ja, das ist so Furz, jetzt sag ich es doch, Furztrocken. So. Ja, und so ist es manchmal, wenn du diese Kommentare zur Bibel liest, ja, oder diese Auslegungen zum Wort. Ich hab ab und zu immer, oder lese auch manchmal noch in der Wuppertaler Studienbibel, ist eigentlich ganz genial, aber du weißt ganz genau, oder du siehst ganz genau, hörst ganz genau manchmal oder empfindest die Nuancen der einzelnen Ausleger. Das ist ja für jedes Buch oder manchmal auch für zwei oder drei sind irgendwelche Leute gesetzt, die das übersetzt haben. Und vieles kannst du nehmen, aber manches musst du auch sagen, das ist einfach kein Pimplemie drin. Da ist einfach keine Füllung drin. Ja, ist einfach keine Füllung drin. Ja? Da ist der Geist wirklich ausgezogen. Ja, und wenn der Geist ausgezogen ist, dann wird es wie Knäckebrot, ja, wie Knäckebrot. Das ist einfach so, ja. Wenn du wirst einfach spröde, weißt du. Und auch die Tendenz für uns als Lehrer, das ist wirklich auch eine Gabe, ja. Und du, also ich bin immer, ja, mach den Fluss, ja, wenn du hier was, du kannst dich da vertiefen, ja, und wo kommt das Wort her und wo geht das Wort hin und was ist da die Zeit gewesen oder was wollten die einfach sagen? Du brauchst einfach notwendig den Heiligen Geist, der dir das auslegt, der dir das Wort erklärt, weil er hat das Wort gesetzt, ja, er hat das Wort gesetzt, da geht kein Weg dran vorbei und er wird auch nicht dem Wort widersprechen und er gibt die Gewichtung, ja. Manchmal ist es so, das erlebe ich auch an mir, du hast so eine seelische Prägung, ja, und dann kommt ein Wort, das dir der Herr groß macht und das fällt so in deinen Geist hinein und du bist bestrebt und weil dir das so gefällt, das Wort ist so toll und du pustest da hinein, ja, und es wird immer größer und die ganzen anderen Wahrheiten, die das Wort oder die dir der Geist auch vermitteln will, die fallen plötzlich hinten runter. Ja, das ist so ein Beispiel bei manchen Leuten, diese, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, ja, wir sind jetzt die Gerechtigkeit, ja, wir haben die Gnade, ja, das ist manchmal so eine Tendenz, wir haben ja die Gnade, ja, aber weißt du, was der Heilige Geist auch will? Wenn du dich schon mal gefragt hast, warum heißt er eigentlich Heiliger Geist, ja, das ist eine gute Frage, warum heißt der Heilige Geist? Natürlich, damit man ihn von den anderen Geistern unterscheiden kann, die es auch gibt, ja, aber es heißt auch nicht unbedingt der Heilige Vater, wenn jemand sagt Heiliger Vater, denkst du eigentlich an den Papst und nicht an Gott, ja. Ja, und das heißt auch nicht der Heilige Sohn, ja. Obwohl der Vater und der Sohn sind heilig, ja. Die sind heilig, ja. Aber warum heißt es so spezifisch, der Heilige Geist ist eine ganz wichtige Sache, weil er, wenn er kommt, deswegen füllt er uns auch ab, ne. Weil er, und ich weiß nicht, ich habe nicht alle Erweckungen studiert, aber bei jeder, die ich bisher studiert habe, kommt immer ein oder zuerst oder mit dem Heiligen Geist ein Werk der Buße und der Reinigung und der Heiligung. Der Heiligung, das ist einer der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes. Oh, jetzt wird's ruhig, ja, ich weiß. Ich hör gleich auf. Aber tatsächlich macht er das. Und wenn der Heilige Geist das macht, ist es einfach auch leicht, weißt du. Es ist leicht, weißt du. Aber so beim Daniel Fasten erlebt, das war so leicht wie noch nie, ja. Und zwischendurch hatte ich auch Tage, wo ich voll gefastet habe, ja. Und wo es der Heilige Geist das erste Mal gesagt hat, das war so easy zu fasten. Fasten war für mich immer so ein Horror, so ein rotes Tuch, ja. Wenn der Pastor über Fasten geredet hat, da war ich immer so wie so ein Knäckebrot. Ne? Ja, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich, und nächste Woche um dieselbe Zeit faste ich wieder, ja. Aber das hat der Heilige Geist nicht gesagt. Und wenn es der Heilige Geist nicht sagt, dann tu es einfach nicht, ja. Es war dann nämlich viel, viel schwerer, weißt du. Der Heilige Geist macht die, deswegen, wir brauchen, oder was der Heilige Geist auch will, er will uns, wie sagt man das, ganz genau führen, differenziert führen, ja, in auch Kleinigkeiten deines täglichen Lebens. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist ist ja der Geist des Zimmermanns auch von Jesus, dass der handwerklich unwahrscheinlich begabt ist, ja. Ich merke das immer. Ich mache jetzt Paneele irgendwo bei uns im Haus an die Wand, ja. Und der Heilige Geist, ja, zeigt mir, dass ich das mit ihm machen soll, ja. Und er wird auch, er legt auch Wert drauf, dass ich das tue, ja, dass du dich führen lässt, auch in kleinen oder Sachen, die nicht auf den ersten Blick geistig sind. Aber es heißt ja, alles, was er tut, tut das Glauben, ja, alles, was er tut. Ja, und wenn du dir mal das antun willst und in Mose liest, ich weiß jetzt nicht, wo steht, diese expliziten Anweisungen Gottes oder des Geistes, wie das Zelt der Begegnung auszusehen hat, ja, das geht runter bis in die letzte Niete, ja, aus welchem Material, wie lang, wie breit, wie hoch, wie tief, wie es aussehen sollte, hat genaue Anweisungen gegeben, ja, und er hat sich einen Handwerker ausgesucht, ich weiß gerade den Namen nicht, ne, den er da begabt hat, damit das zu tun und das zu richten, ja, und deswegen ist es auch wichtig, wenn du ein Haus baust, ja, lad den Heiligen Geist aus, tu nichts ohne den Heiligen Geist, ja. Er führt dich in alle Lebenslagen, ja. Er begleitet dich überall und mit dem Geist wird es leicht und schön. Und es wird exzellent. Auch dein Dienst, ja, tu ihn mit dem Heiligen Geist und lass dich führen in allen Bereichen, ja, deines Dienstes. Welche Stelle du studierst, ja, was dir der Heilige Geist zu sagen hat, welche Beiwerke du liest, um dir das besser erklären zu lassen, ja. Ich habe zum Beispiel diese eine Stelle, die auch in Markus, im Johannes 16 steht, glaube ich, wo Jesus sagt, der Heilige Geist ist gekommen, um die Welt zu beführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht. Sünde, das war klar, dass sie mir nicht glaubt, das war für mich immer klar, das war kein Problem. Aber dieser zweite Aspekt, warum sagt er, und dann die Erklärung, ich fand die Erklärung von Jesus hat mit dem, was er vorher gesagt hatte, überhaupt nichts zu tun. Das hat für mich nie einen Sinn gemacht, ja. Mit dieser Stelle habe ich immer gehadert, ja. Er überführt die Welt von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und vor allen Dingen der Zweite, also nach dem Komma und ihr mich nicht mehr seht. Da ging es mir genauso, wie Pastor vorhin gesagt hat, es wäre doch toll, wenn Jesus noch hier ist, ja. Und alle Erklärungen, die ich bisher gehört habe über diese Stelle, die waren gut und richtig, aber die haben mich nicht befriedigt, ja. Also zum Beispiel, was gab es da für Erklärungen oder was gibt es für Erklärungen, ja. Was gibt es für Erklärungen dafür? Ja, weil er ja beim Vater jetzt ist, ja, und die Gerechtigkeit da ist, ja, oder was auch immer. Jedenfalls habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich komme nicht mehr weiter. Ich will diese Stelle kapieren. Ich will einfach kapieren, was du damit meinst. Ja, warum das gut sein soll für mich, dass Jesus jetzt weg ist und ich ihn nicht mehr sehe. Der hätte doch da bleiben können, ja. Ja, warum ist das jetzt gut für mich? Ja, warum ist das Gerechtigkeit? Und ich hab das abends noch so gebetet, es hat mich fürchterlich aufgeregt, diese Stelle. Und am Morgen plötzlich im Schlaf, und deswegen sage ich, manchmal kann der Heilige Geist nur im Schlaf dir zeigen, hat er mir gezeigt, warum das so gut ist, weil ganz einfach, es ist eigentlich völlig simpel, die Gerechtigkeit kommt ja aus dem Glauben, ja, sagt Jesus, ja, oder sagt, das ist sein Wort. Und der Glaube, wer glaubt schon das, was er sieht, ja, und dadurch, dass Jesus jetzt beim Vater ist, sind wir genötigt, gezwungen, getrieben, wir müssen glauben, ja, ja. Thomas, ja, dieser Ungläubige, wo Jesus zu ihm sagt, jetzt glaubst du, als du meine Wunden siehst, ja, aber seliger werden die sein, die nicht sehen und glauben. Also wir, die nicht sehen, ja. Keiner von uns hat Jesus, ja, manche vielleicht schon gesehen oder eine Erscheinung von Jesus gehabt, aber ihm zu glauben, es ist tatsächlich mehr als zu sehen. Der Glaube ist mehr als zu sehen. Wenn du nur siehst mit deinen Augen, Immer kommt da irgendein Zweifel. Ja, du hast es gesehen, vielleicht hast du es falsch gesehen oder hast es gehört, vielleicht hast du es falsch gehört. Aber wenn der Glaube kommt, ja, und das ist eine Sache, die wir nicht selber machen können, wo wir Gott darum bitten oder den Heiligen Geist darum bitten, gib uns Glauben, mach Glauben in meinem Herzen, ja, dann ist das eine Sache, die ist Gesetz wie beim Martin Luther damals, die Rechtfertigung aus dem Glauben, das war einfach Gesetz, das war plötzlich da. Er hat im Wort studiert, er hat es nicht kapiert, warum das so ist oder warum die Kirche so ist. Und dann hat ihn der Heilige Geist auch, weil er das auch in die Sprache dann übersetzt hat oder er wollte dann, dass alle das lesen können. Ja, es war ja früher nur auf Latein. Ja, es haben nur die Priester verstanden. Ja, und das war wichtig. Ja, und es ist auch wichtig, dass du mehrere Übersetzungen parallel liest, weil du erkennst auch an der Übersetzung immer die Intention des Übersetzers. Ja, ganz, ganz stark. Die erste Bibel, die ich hatte, war eine gute Nachricht-Bibel. Und da ist vieles hin und her und nicht klar. Ja. Oder dann hatte ich dann die Elbefelder in charismatischen Kreisen. Hast du natürlich die Elbefelder. Und ich liebe die Elbefelder. Diese ellenlangen, verschachtelten Sätze des Paulus. Ja. Du musst Neues Leben parallel lesen, Hoffnung für alles parallel lesen, dass du das einigermaßen verstehst. Aber da ist in der Elbefelder ist ein Schwingen drin, ein Gesang, das geht so rein wie, also bei mir jedenfalls. Aber lies mehrere Bibeln parallel, ja. Wenn du Stellen nicht verstehst, ja, bitte den Heiligen Geist, frag ihn, warum ist das so? Tu es nicht weg, es ist wichtig, ja. Wenn du an einer Stelle hängst, es ist wichtig, dass du es kapierst, warum das so ist. Warum es wichtig ist, ja, mit dem Heiligen Geist zu gehen, dich tagtäglich mit ihm führen zu lassen, ja, das ist einfach lebenswichtig, das ist auch überlebenswichtig in der neuen Zeit, weil Jesus selber sagt, es werden viele Jesus kommen oder Christus kommen, ja, die sagen, hier, das ist die Wahrheit und jenes ist die Wahrheit und auch welche stehen auf in der Kirche sagen, das ist plötzlich extrem wichtig, ja, aber es ist wichtig, dass du selber vom Heiligen Geist her ein Zeugnis hast in dir, was die Wahrheit ist, ja, und prüfe alles, es sagt ja, in einem Brief steht, prüft alles, wie es zusammenhängt, ja, und es ist auch wichtig, dass wir es prüfen und dass wir feststehen auf dem Wort, es nützt nicht so viel, wenn nur der Pastor feststeht, ja, deswegen lehren wir ja, und die Lehre ist wichtig, weißt du, du kannst auch Selbststudium, kannst du viel machen, aber die Predigt ist immens wichtig, weil durch den Hören kommt das Glaube, durch das Hören kommt der Glaube. Ja. In der Landeskirche, wo ich am Anfang war, da waren 10 Minuten das Maximum Predigt. Ja. Ja, und Gottesdienst ist die Predigt eigentlich das Wichtigste, weil da wird Glaube gebaut in den Menschen. Da werden Sachen gesetzt, weißt du, deswegen versäumen auch keine Gottesdienste. Das Wort zu hören, auch live zu hören, ja, ist nochmal ganz anders als am Livestream, ja. Wenn du es möglich machen kannst, ja, lass dich da beschenken, weißt du. Manchmal denkst du vielleicht, warum geht's mir so lala, im Wort steht es auch anders, aber vielleicht hängt's damit zusammen, dass deine Prioritäten nicht stimmen, ja. Ja. Wir brauchen einfach diese Offenbarung im Wort und der Heilige Geist ist der das führt. Ja. Mir ging es manchmal schon bei Predigten, ja, ich habe so viel ausgearbeitet, Herr, was fange ich damit an? Das war gar nicht rund, ja. Ja, es war für mich überhaupt nicht rund, aber der Heilige Geist macht es während dem Predigen rund. Er macht es einfach rund, er lehrt uns. Durch den Lehrfluss lehrt er uns und baut Glauben und so und baut Gemeinschaft. Weißt du, der Heilige Geist ist auch der uns befähigt, zusammenzugehen, wie ein Mann zu sein. Das macht der Heilige Geist, ja. Durch sein Wort und durch sein Wirken, ja. Und durch seine Person, die da ist, durch seine Kraft, die da ist, durch seine Gaben, die da sind. Er macht auch diese Setzung von pastoralen Dienst, von prophetischen Dienst, von Lehrdienst. Das macht ja er alles. Er führt und leitet uns. Ja. Amen. Gott ist gut. Halleluja, ein Hoch auf den Heiligen Geist. Amen. Das haben wir übrigens nicht geplant, dass das so gut zusammengepasst hat, die beiden Stunden. Das war ja fast wie nochmal eine Vertiefung auch von manchen Aspekten schon von der ersten Stunde. Also so macht es der Heilige Geist eben. Das ist einfach ein Lehrstück für den Heiligen Geist. Ja, ich habe den Andreas heute Mittag gefragt und gesagt, was ist dein Thema heute Abend? Okay, der Heilige Geist. Dachte ich, ja super, okay. Also passt doch. Danke, Heiliger Geist. Amen. Komm, immer noch mal so richtig den Heiligen Geist. Geben wir ihm mal so einen richtigen Applaus. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du uns lehrst, dass du uns führst, dass du uns leitest. Und dass du immer wirklich auf dem Punkt bist und wirklich das, was gerade jetzt für uns wichtig ist, wirklich ja, uns von allen Seiten immer wieder beleuchtest, Herr, und wirklich uns doppelt und dreifach gibst, Herr. Danke, danke, Heiliger Geist. Du bist der perfekte Lehrer, Herr. Halleluja. Und wir wollen dich wirklich ehren für das, was du tust. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. So, jetzt wollen wir noch geben zum Schluss. Auch da brauchen wir den Heiligen Geist dazu. Ohne ihn können wir nichts tun. Also auch da bist du geführt. Weißt du, da gibt es auch ein inneres Zeugnis in Bezug auf das, was du geben sollst. Und nach dem gehst du einfach. Was ist dein inneres Zeugnis? Das tust du, darauf hörst du, egal ob du jetzt was dein Verstand dazu sagt. Du gehst auf dieses innere Zeugnis und du wirst da drin gesegnet sein, weil du einfach dem folgst, was der Heilige Geist dir zeigt. So, wenn du hier bist, dann kannst du per Verpflichtungserklärung geben, wie immer, oder in bar. Wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeiten eingeblendet, Kreditkarte, PayPal oder Überweisung. Tu einfach das, was er dir zeigt. Hier vor Ort geben wir die Eimer durch und folgen wir dem inneren Zeugnis. Yes. Halleluja. Einfach reinhören. Danke, Jesus. Was hast du? Okay. Gut. Halleluja. Super, während ihr gebt, auch noch wieder aktuelle Zeugnisse. Es gibt immer aktuelle Zeugnisse, was Gott tut. Zum Beispiel hier zwei Zeugnisse aus dem Bereich der Versorgung. Eine Frau aus dem Glory House hatte eine hohe Rechnung für die Autoreparatur bekommen. Sie wusste nicht, wie sie das zahlen soll. Sie hat gebetet und am nächsten Tag hat sie einen Umschlag bekommen. Und als sie ihn aufgemacht hat, war genau der Geldbetrag im Umschlag. Halleluja, Amen, danke Jesus. Die Besitzerin eines Hotels hat sich Sorgen gemacht, weil zu Weihnachten so wenig Buchungen waren und das Hotel nur halb ausgebucht war. Ab Silvester oder zu Silvester kamen so viele Buchungen, wie sie das die letzten 8 Jahre nicht erlebt hat. Und das ist nur der erste Monat dieses Jahres. Wir glauben für Überbelegung. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und hier noch von Leuten, die hier zu uns zum Gottesdienst gefahren sind. Sie war auf der Fahrt zum Gottesdienst und da hat sie für ihre Mitfahrerin gebetet, welche vom Rücken aus Schmerzen bis ins Bein hatte. Im Gottesdienst wurde nochmals gebetet und alle Schmerzen waren weg. Sie konnte wieder in die Knie gehen und so sind sie dann fröhlich nach Hause gefahren. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Und hier schreibt noch jemand, dass sie von Brain Fog befreit wurde, als sie im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst war. Also Brain Fog ist wie so ein Nebel einfach im Verstand, irgendwie so, wie wenn man so sediert wäre oder wie auch immer. Und jetzt kann sie sich wieder konzentrieren und klar denken. Halleluja, das ist wunderbar. Amen, das war schon eine psychische Sache auch vor allen Dingen. Halleluja, Amen, Gott ist gut. Preis den Herrn.